فضلك لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أرسل الله رحمة للعالمين وهدى وبشرى لمن أراد بفضله أن يستقيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضى الله عن الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bruder, Schwestern im Islam, ich grüße euch mit dem Gruß des Islams. Und bevor ich mit dem Thema anfange, möchte ich euch einen kurzen Hadith, den ihr bestimmt schon 3, 4 und 5 Mal gehört habt. Aber damit derjenige, der hier gewartet hat und derjenige, der sich den langen Weg hier in die Moschee gemacht hat, sich nicht zu schade ist dafür, dass er den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala geht. Während wir hier sitzen, von Allah subhanahu wa ta'ala den Iman, die Liebe zu ihm, zu seinem Propheten, zu seiner Religion in unserem Herzen eingepflanzt hat, wahrlich, gibt es Menschen, die Allah nicht lieben. Gibt es Menschen, die Allah nicht wollen. Gibt es Menschen, die Muhammad s.a.w. als Prophet gar nicht akzeptieren. Dann sage Alhamdulillah, dass du unter diesen Leuten bist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, während du hier sitzt in diesem Moment, gibt es Engel, die berichten, geben über das, was du tust. In einem langen Hadith, ich mache das ganz kurz, kommen die Engel und dann fragt Allah subhanahu wa ta'ala, wo sind meine Diener? Was machen die in diesem Moment? Sagen die, oh Allah, wir haben sie in der Moschee vorgefunden. Allahu Akbar. Deshalb merkt ihr das. Sei immer dort, wo Allah subhanahu wa ta'ala dir gesagt hat zu sein, und sei niemals dort, wo Allah subhanahu wa ta'ala dir verboten hat zu sein, denn es kann sein, dass du in dem Moment stirbst und so vor Allah subhanahu wa ta'ala vorgeführt ist. Viele denken, die Sünde an sich ist schlimm. Nein, schlimm ist, dass du stirbst, während du eine Sünde begehst. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu diesen Engeln, ach so, die sind in der Moschee? Ihr habt die in der Moschee vorgefunden? Was machen die denn? Die denken dir. Die sind gekommen, weil ihre Herzen sie da, dorthin geführt haben. Was möchten sie? Sie möchten das Paradies. Haben sie schon mal gesehen? Wovor fürchten sie sich am meisten? Vom Höllefeuer, ja Allah. Haben sie es gesehen? Nein, haben sie es nicht gesehen. Subhanallah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln, ihr seid meine Zeugen, ich habe ihnen vergeben. Vergeben, sagt ein Engel, oh Allah, aber unter diesen Leuten gibt es einen Mann, der ist nur gekommen, weil er was will. Er wollte die Autoschlüssel haben von seinem Bruder. Er wollte jemanden um 10 Euro. Aber er ist rein und hier gekommen, hat geguckt. Ja, ich kann ihn jetzt nicht stören. Hat er sich hingesetzt. Ha? Ja, Allah, der ist nicht zu dir gekommen. Der ist nur gekommen, weil er eine Sache haben wollte. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so ist diese Gruppe. Wer sich zu ihnen setzt, wird niemals von meiner Barmherzigkeit ausgeschlossen. Allah. Also erfreu dich darum. Und wir haben natürlich letzte Woche und seit Wochen haben wir uns beschäftigt mit dem Thema. Diese 3 Fragen im Grab, wer ist dein Gott, was ist deine Religion und wer ist dein Prophet? Und wir haben gesagt und festgestellt, dass es nicht so einfach ist, auf diese Fragen zu antworten. Wer ist dein Gott? Allah ist mein Gott. Nein, nein, nein. Es geht darum, hast du nach La ilaha illallah gelebt? Dann wirst du ganz einfach antworten. Hast du nicht danach gelebt, wirst du im Grab vor diesen 2 mächtigen Engeln zittern. Und vielleicht, wenn die dich einmal richtig laut anschreien, du kriegst Angst und zweifelst daran, ist wirklich Allah mein Gott. Aber jemand, der nach La ilaha illallah gelebt hat, da kommt der Sturm und da kann passieren, was es will. Er weiß, Allah hat ihn erschaffen. Er ist sein Gott. Und seine Religion ist der Islam. Und wie wir gesagt haben, der Islam ist die einzige Religion, die Allah subhanahu wa ta'ala für die Menschheit akzeptiert hat. Natürlich, es gibt Christentum, es gibt Judentum, alles mögliche. Das sind andere Gesetze von Allah subhanahu wa ta'ala, andere Regeln. Aber eine einzige Religion ist der Islam, die Ergebenheit vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das im Koran, inna dina inda Allahi Islam. Die Religion bei Allah ist der Islam. Und dann kommen wir zu der 3. Frage. Und die ist nicht gerade unwichtig, denn wer nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennt und den Weg, den Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen ist, kennt, kann niemals den Weg zu Allah finden. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in jeder Rede, die er gehalten hat, hat er gesagt, wa khayrul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die beste Rechtleitung, der beste Weg zu Allah ist der Weg Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und in einem Hadith wurde bestätigt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, die Juden werden sich in 71 Gruppen trennen. Die Christen werden sich in 72 Gruppen trennen und diese Gemeinschaft wird sich in 73 Gruppen trennen. Alle sind im Höllenfeuer, weil er so billah, außer einer. Die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragten, wer ist die Ya Rasulallah? Sagte er, ma alayhi al-yawm ana wa ashabi. Das, was ich und meine Gefährten heute praktizieren, das ist die Religion. Du beschreitest den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wie willst du ankommen, ohne Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu kennen? Ohne zu wissen, wie hat er gelebt? Was gab es, was er seiner Umma berichtet hat? Er hat sie gewarnt vor bestimmten Sachen. Er hat ihr bestimmte Sachen erlaubt. Also sollte es für Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen. Und wir haben letzte Woche eine Biografie von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Geburt, seine Familie und so. Und wir haben jetzt noch einmal kurz, will ich die Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch mal eingehen. Vielleicht der eine, ich würde das erwarten eigentlich von euch, dass ihr vielleicht einen Zettel und eine Kugelschreiber habt, für die Leute, die wirklich Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennen wollen. Dass die wirklich machen. Kleinen Block für 1 Euro, 1,10 Euro. Kannst du es dir nicht leisten? Wir kriegen das schon. Schreibt dir immer die Sachen, ein paar Punkte, subhanallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war mit mehreren Frauen verheiratet. Wer kann mir die Frauen von A bis Z nennen? Er hat die erste geheiratet, die zweite. Und er würde mir sagen, die ist so und die. Keiner. Eine Schande. Aber wenn du ihn fragst, weißt du, Frankreich hat gegen Deutschland gespielt. Also, ja, ich weiß, was der hat gespielt, der hat vorher da gespielt, der verdient so und so und viel. Wir wissen das alles, Alhamdulillah, aber wir wissen nichts über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird dich ja mit Qiyamah nicht fragen, erzähl mir, wie viele Vereine gab es in Deutschland und wie viele Mal haben sie den Pokal gewonnen. Er wird dich fragen. Wer ist dein Prophet? Und wisst ihr, diese Frage, wer ist dein Prophet, kann eigentlich nur so gedeutet werden oder angedeutet werden. Die werden dich fragen, mit wem ist er gekommen? Wer ist das? Der jetzt, derjenige, der jetzt im Grab liegt, wer ist das? Mit wem ist er gekommen? Nach welcher Region ist er gegangen? Welchem Mann ist er gefolgt? Ha? Manche würden bestimmt sagen, mein Prophet war Einstein, mein Prophet war der und der. Nein, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist dein Prophet. Also gehen wir da. Die erste Frau, die er geheiratet hat, wissen bestimmt alle, war Khadija radiallahu anha. Khadija bint Khuwaylid. Die zweite Frau, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat, war Sauda bint Zamar. Die dritte Frau, die er geheiratet hat, war Aisha bint Siddiq Abu Bakr, der mit Namen richtig heißt, Abdullah ibn Uthman radiallahu anha. Und es gibt keinen Mann in dieser Gemeinde, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ähnlich ist. Und so in vielen Sachen ähnlich ist wie Abu Bakr Siddiq. Wer über das Leben von Abu Bakr Siddiq liest, wundert sich, wie ähnlich diese zwei Männer waren. Subhanallah. Ich gebe euch nur einen kurzen Hadith. Bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, hat er seine Rede gehalten. Dann sagte Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala hat einem Diener die Wahl freigegeben, zu Allah zurückzukehren oder ewig auf der Erde zu leben. Er hat aber die Rückkehr zu Allah gewählt. Plötzlich bricht Abu Bakr Siddiq zusammen, fängt an zu weinen. Aber Musa al-Ash'ari radiallahu anhu sagt, und Abu Bakr Siddiq war der einzige unter uns, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam so gut kannte wie keiner. Haben sich alle gewundert, wieso weint er? Rasul sallallahu alaihi wasallam hat nicht über sich gesprochen, hat über irgendjemanden gesprochen. Sagt Abu Bakr Siddiq, Fidaka Abi wa Ummi ya Rasulallah. Geopfert wären mein Vater und meine Mutter für dich, ja Rasulallah. Er hat verstanden, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam sich meinte und sein Ende naht. Guck mal, wie allein schon aus den Worten kennt er seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seinen Freund, seinen Gefährten. Kennen wir uns unter hier, die Muslime? Wie viele Gesichter kenne ich hier? Alhamdulillah. Aber kennen wir uns? Und wir sind Brüder. Du stehst neben deinem Bruder, teilweise auch im Ramadan, 30 Tage betest du. Der kommt rein, eine halbe Stunde vor Salat, der setzt sich hin, nimmt den Koran, der sitzt neben dir, der weint neben dir. Und du weißt nicht mal, wie der heißt, wo der herkommt, was ihn stört, was ihn plagt. Das ist es. Also, Aisha, radiallahu anha, war die dritte Frau. Dann kam Hafsa, die Tochter des Umar ibn Khattab, radiallahu anha. Und dann kam Zainab bint Khuzaima. Zainab bint Khuzaima hatte einen besonderen Namen, die hieß Ummul Masakin, die Mutter der Armen, für ihre Güte, subhanallah. Und dann kam, was haben wir, ein, zwei, dann haben wir Zainab, dann kam Umm Salama, bint Abi Umayya, und dann kam Zainab bint al-Harith, bint Jahsh, Zainab bint Jahsh, dann kam Juwayriya, bint al-Harith ibn Dirar, dann kam Safiya bint Huyay, dann kam Ramla, Ramla, das ist Umm Habiba, die Tochter von Abi Sufyan, radiallahu anhu. Und dann kam die letzte, und das ist Maymuna bint al-Haris. Das sind sie, wer sich das eingetragen hat. Ansonsten, wir werden inshallah dieses Video im Internet stellen, dann könnt ihr euch diese Namen merken, schreibt euch das auf und merkt euch das, wenigstens, dass ihr darüber Bescheid wisst. Okay, und wir wollen heute inshallah Bilder aus dem Leben des Propheten Muhammad s.a.w. nehmen, um zu sehen, wie war er, sallallahu alaihi wasallam. Erstmal, ich habe das in ein paar Punkten geteilt. Erstmal die Polemik gegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam und gegen diese Religion und gegen den Koran. Und wir wissen, dass als Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, er ist aufgewachsen in einer Gesellschaft, in der Stein, Holz, sie haben Götter aus Holz geschnitzt, aus Stein gemacht, aus Süßigkeiten. Das heißt, wenn er Hunger hatte, hat er seinen Gott gegessen. So war es. So war es, subhanallah. Also, Rasul wuchs in einer Gesellschaft auf, die das als Religion hatte. Und war bereit, alles dran zu setzen, was sie an Macht und Stärke und Kraft hatte, um gegen den Propheten Muhammad zu kämpfen. Man hat ihn versucht umzubringen. Utba ibn Abi Mu'ayt, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm das geben, was er verdient, hat zwei Sachen gemacht. Ihr kennt ja die Geschichte, wo er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam so erwürgt hat, bis sein Gesicht so rot wurde, bis er keine Luft gekriegt hat. Und dann kam Abu Bakr as-Siddiq und hat ihn gerettet. Und hat gesagt, wollt ihr einen Mann umbringen, nur weil er ila ilaha illallah sagt? Und in einer anderen Geschichte, subhanallah, kommt der Rasul sallallahu alaihi wasallam und betet draußen vor der Kaaba. Und da steht Abu Jahl und diese Clique von denen, die Allah und seine Propheten gehasst haben. Eine Nacht davor wurde ein Tier geschlachtet und sein Gedärme und alles lag da auf dem Boden. Sagt Abu Jahl, wer von euch traut sich, diese Gedärme zu nehmen und auf dem Rücken des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu legen, während er sich niedergeworfen hat? Dann wurde der Unseligste dieser Gemeinde geschickt. Und hat das auf dem Rücken des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan, während er sich für Allah, der Allmächtige, niedergeworfen hat. Dann kommt Fatima, die war noch eine Kleine, hat sie das von ihm weggetan und hat sie verflucht. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam, als er fertig war, hob er seine Hände. Und sie wussten, und sie hatten Angst davor, vor seinem Mitglied. Hatte gesagt, Allahumma alayka bi Quraysh. O Allah subhanahu wa ta'ala, kümmere dich um Quraysh. Sagen die Sahaba, wir haben die alle bei der nächsten Schlacht tot gesehen. Und was ist passiert? Man hat versucht, ihn umzubringen, aber ich will euch nur eine Geschichte zeigen, dass, ihr kennt ja die ganze Geschichte, wo sallallahu alaihi wasallam sogar nach seinem Tod man ihn nicht in Ruhe gelassen hat, sallallahu alaihi wasallam. Ich weiß nicht, wie viele Geschichte, islamische Geschichte kennen, aber es gab auch eine Zeit, wo man versucht hat, die Leiche oder Leichnam des Propheten Muhammad zu stehlen. Im Jahre 557 gab es einen Sultan und dieser Sultan, der hieß Mahmud Nuruddin Zengi. Vielleicht viele, wir kennen unsere Leute nicht. Das war ein rechtschaffender, was für ein Mann. Zu seiner Zeit haben Leute versucht, den Leichnam des Propheten Muhammad sallallahu zu klauen. Die Geschichte ist festgehalten und in vielen Geschichtsbüchern auch zu lesen. Kamen zwei Leute, Man sagt, die waren europäischer Herkunft. Sie waren blond, zwei blonde Männer, haben sich als Muslime gegeben und kamen mit Gelder, du kannst dir das vorstellen, so viel Geld. Und haben sich unter den Muslimen eingemischt, unter den Muslimen in Mekka, und haben den Armen Geld gegeben. Die Leute haben sie geliebt. Und kennst du das, diese Betrüger? Er lebt in der Moschee, siehst du den ganzen Tag mit dem Koran lesen. Siehst du, Mann, so ein Paar, was ist mit, oh, Abu Bakr Siddiq und so. Deshalb, das war das Problem, was in Medina, damit ihr die Sira des Propheten Muhammad s.a.w. versteht. Als Rasulullah s.a.w. noch in Mekka war, gab es nur ein Problem. Muslime, Kuffar. Leute, die nur dagegen kämpfen. Als er zur Medina gegangen ist, entstand ein neues Problem, was in Mekka nicht war. Kuffar, Muslime, Heuchler. Leute, die sich unter den Muslimen eingemischt haben und haben so getan, als wären sie Muslime, und haben versucht, den Islam zu schaden. Und diese Leute wurden von der Gemeinschaft. Ich meine, wenn jemand hier zu uns reinkommt und wir sehen seine Güte und er betet und er macht und der sagt nichts Schlimmes und er sagt, wir brauchen für die Moschee eine Toilette. Hier, wir brauchen, hier, jemand sein soll. Hier, nimm. Die Leute haben sie geliebt. Dann haben sie sich ein Zimmer gemietet in der Nähe von der Grabstätte des Propheten Muhammad, haben sie angefangen zu graben, bis sie an einem Tag vor dem Grab des Propheten Muhammad angekommen sind. Und die Leute haben nichts mitgekriegt. Subhanallah. Yani, ich überlege, wäre das passiert? Was wäre mit den Muslimen? Was hätte passieren können? Yani, die denken, wir Muslime, unser Prophet Muhammad ist uns egal. Guck dir diese ganzen Gruppen unter den Muslimen. Wie viele Gruppen gibt es? Schiiten, aber alle sind sich einig. Muhammad ist ihr Prophet und sie sind stolz darauf, dass er ihr Prophet ist. Darüber streitet sich keiner. Sie haben gedacht, wir gehen mit ihm um, wie sie mit Jesus umgehen oder mit Musa umgehen, wie der Koran uns berichtet. Nein, Muhammad ist unser Prophet und wir lieben ihn. Subhanallah. Also, als sie angekommen sind, gab es einen Blitz, Donner, Regen. Richtig schlimm. Mahmud, also dieser Mahmud Nuruddin Zaki, hatte geschlafen in der Nacht. Plötzlich erscheint ihm, und diese Geschichte ist wirklich wahr. Also ihr könnt lesen, es gibt ein Buch, das heißt Tarikh al-Medina, also die Geschichte von al-Medina. Und da ist alles festgehalten in diesem Buch. Aber ich habe von vielen Gelehrten gehört, dass es in mehreren Geschichtsbüchern auch festgehalten worden ist. Kommt Mahmud Nuruddin Zaki, also der schläft. Und Rasulullah erscheint ihm im Traum und er sagt ihm, schau dir diese zwei Gesichter an, sie wollen mir was antun. Kümmere dich um sie. Mahmud bin Zaki ist aufgewacht, was ist los? Ist wieder eine Schlacht. Dreimal ist das passiert, bis Mahmud, also Nuruddin Zaki ist aufgestanden und hat gesagt, ich schlafe jetzt nicht mehr. Er hat Jamal Din Mursali, das war ein Wazir bei ihm, also einer, der bei ihm gearbeitet hat, und er hat ihm gesagt, bitte, lass uns jetzt raus zu den Leuten gehen. Wir nehmen Geld. Und wir holen alle. Es war eine sozusagen eine Dauer. Alle Menschen wurden eingeladen. Arm, reich, alle. Und haben Geld damit gebracht, um die Leute dann ein bisschen rauszuholen aus ihren Gemächern. Und dann standen die da. Und Mahmud sagt, guck die ganze Zeit die Leute an. Jeden mit seinem Gesicht. Aber er hat diese zwei Gesichter, die er im Traum gesehen hat, nicht erkannt. Plötzlich sagt er, sind alle Menschen hier? Fehlt da jemand? Es kommt ein Mann und sagt, ja, oh Sultan, es gibt zwei Männer, das sind die Besten in dieser Gemeinde. Das sind so gute Menschen, die sind so enthaltsam. Und diese, wo sind die? Holt sie mir bitte. Plötzlich, als diese zwei Männer geholt werden, guckt Mahmud Zaki sie an und fängt an zu schreien. Sagt, bei Allah, das sind diese zwei. Und man hat die genommen, ist man, wo wohnt ihr? Dort sind wir hingegangen, haben die Soldaten gesucht, haben sie nicht gefunden. Dann haben sie gemerkt, dass da irgendwo noch so eine Nische war. Und auf dieser Nische lag so ein Teppich. Man hat diesen Teppich, da lag Holz, ist man runtergegangen, bis zum Grab des Propheten Mohammed. Mahmud Nuruddin Zaki hat dann den Befehl rausgegeben, dass diese zwei Männer direkt an diesem Ort wurden sie getötet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam davor gebracht. Aber guck mal, dass ein Toter, erstmal zu seiner Lebenszeit hat man ihn nicht in Ruhe gelassen. Und als er gestorben ist, sallallahu alaihi wa sallam, hat man trotzdem versucht, dieser Gemeinde und diesen Leuten Schaden zuzufügen. Und Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, aber ich habe mir nur vorgestellt, was wäre passiert? Was wäre passiert, hätten die sich an dem Leichnam von dem Propheten Muhammad vergangen? Sallallahu alaihi wasallam. Wann ist Lesha? Okay. Und jetzt wollte ich euch ein bisschen über das Leben des Propheten Muhammad erzählen. Ein paar Bilder aus dem Leben des Propheten Muhammad. Erstmal seine Barmherzigkeit gegenüber seiner Umma, seiner Gemeinde. Rasul saß einmal bei sich zu Hause. Abdullah ibn Umar erzählt, und dieser Hadith wurde überliefert von Bukhari und Muslim, dass Rasul, als man ihn besucht hat, saß er da und weinte. Er las aus Surat Ibrahim, als Ibrahim gesagt hat, Rabbi inna, innahunna adlanna kathira min al-nas, faman tibi'ani, fahuwa, wa man asani, fa innaka ghafurur rahim. O Allah, sagt Ibrahim, diese Götzen haben viele Menschen in die Irre geführt. Wer mir folgt, so gehört er zu meiner Gemeinschaft. Und wer sich mir widersetzt, so kümmere dich, O Allah, um sie, denn du bist unendlich barmherzig und allgnädig. Und dann las er aus Surat Nisa, wo Isa a.s. auch über seine Gemeinde spricht, du bist ihr Schöpfer, du hast sie erschaffen. Und du bist gnädig auch ihnen gegenüber. Dann weinte Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, und was ist mit meiner Gemeinde? Was ist mit meiner Gemeinschaft? Und weinte. Jibril alaihi salam wurde zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala sieht seinen Propheten. Dann schickt er Jibril und Muhammad. Und das bestätigt eigentlich die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt, Alif Lam Mim. Ahasib al-Nas an yutraku an yaqulu amanna. Dachten die Menschen, die würden sagen, wir glauben, wir haben Iman. Wenn in der arabischen Sprache über Glauben gesprochen wird, in der deutschen Sprache sagt man Glauben. Aber die Gelehrten in der arabischen Sprache sagen, nein, er hat Iman, das heißt, er hat den Iman verinnerlicht. Er hat den umgesetzt. Und wir haben diese sechs Stufen im Iman darüber gesprochen. Der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala, Iman an die Engel, an die Schriften, an die Vorherbestimmung, all diese Sachen, er hat diesen Iman verinnerlicht. Dann kommt der Vater und die Mutter, weil sie sich entschieden hat, ein Kopftuch zu tragen, sagen sie, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Der eigene Mann sagt zu ihr, oder sein Bruder, sagt, la ikraha fid din. Bitte? Es gibt keinen Zwang in der Religion. Was hat dieser Vers mit dem Glauben? Ich möchte zu Allah gehen, ich möchte an Allah glauben, ich möchte mein Kopftuch tragen. Was hat la ikraha fid din damit zu tun? Aber subhanallah, diese Schwester hat mir ein Wort gesagt. Subhanallah, wisst ihr, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, ich werde mein Kopftuch nie wieder ausziehen. Subhanallah, Vater, Mutter ist dagegen, der Mann ist dagegen, alle dagegen, sagt sie, ich glaube an Allah. Ist egal. Subhanallah. Also, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, es wird eine Zeit kommen. Es wird eine Zeit kommen, da geht der Muslim an dem Grab seines Bruders und spricht ihn an und sagt, ich wünschte, ich wäre an deiner Stelle. Es ist nicht die Krankheit, die ihn plagt und auch nicht die Schulden. Es ist die Angst vor der Verführung, vor der Fitna. Und lass uns hier kurz dieses Wort Fitna erklären. Viele wissen, Fitna, Verführung, Berufung. Lass uns dieses Wort mal erklären. Es geht nicht nur darum, dass wir nur Geschichten erfahren. Wir wollen auch Wissen haben. Das Wort Fitna, wundert euch darüber, dass der Goldschmied hieß vor Fattan. Fattan. Warum? Weil man sagt, als er prüfen wollte, wie wertvoll das Goldstück ist, hatte er das an einem Feuer sozusagen warm gemacht, um herauszufinden, ob dieses Gold rein ist oder nicht. Das heißt, die Fitna, die dir und mir passieren kann auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, das ist sozusagen eine Prüfung, wo du die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala überschreiten kannst und vielleicht in diese Prüfung durchfallen wirst und ins Höllenfeuer fallen kannst. Ich gebe dir auch ein besseres Beispiel. Stell dir mal vor, du bist ein gläubiger Mensch, inshallah. Du hast Glauben in deinem Herzen. Du bist auf der Straße, bist gerade von der Moschee rausgegangen und es geht an dir eine Frau vorbei, die Allah nicht versteht. Das ist Fitna für dich. Warum? Weil du dich quälst, zwischen Allah zufriedenzustellen und Angst vor ihm zu haben und zwischen diese Frau, die dich anlächelt und sich anbietet. Verstehst du, diese Fitna, was das bedeutet? Fitna heißt, dass das eine Prüfung in dem Sinne, dass alles, was du machst, wenn du das gut schaffst, kommst du im Höllenfeuer, kannst du dich davon befreien. Fällst du durch, kann es sein, dass du in der Feuer. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem Vers, den ich jetzt nicht so gut, Yuftanuna, das heißt, ihnen wird das Höllenfeuer gezeigt, als Prüfung. Und wir, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, Al-Fitna ist alles, was dich in die Irre führen kann. Das ist erstmal dazu. Ich habe, weil wir haben eigentlich gesagt, dass unser Bruder Pierre Vogel heute inshallah zu uns kommen wollte. Leider, ich habe subhanallah, Allah ist mein Zeuge, ich habe alles dafür versucht, alles dafür getan, dass er heute zu uns kommt. Es hat nicht geklappt, subhanallah. Heute inshallah wollen wir über ein paar Themen sprechen. Das Thema heute ist das Verhältnis der Gefährten des Propheten Muhammad zu ihrem Propheten Muhammad. Das ist dazu. Erstmal möchte ich nochmal eine Sache erklären, bevor ich mit dem Thema anfange, weil es sehr wichtig ist. Wir haben erlebt, dass manche Gelehrte oder sich in Anführungsstrichen Gelehrte nennen, wenn jemand jetzt kommt und Al-Asr betet, kommen diese Menschen zu ihm, lachen diese Jugendlichen oder diese Menschen aus und sagen, hä, wieso betest du nach Al-Asr? Was hast du für eine Religion? Welche Sünde folgst du? La hawla wa la quwwata illa billah. Und dann kommt er und liest aus dem Bukhari oder irgendein Hadith, in dem Rasulullah s.a.w. sagt, es darf nicht gebetet werden, wenn die Sonne eine höhere Stellung erreicht und diese gelb, also die verändert ihre Farbe und dann geht sie runter. Da kommt die Zeit von dem Mann. In dieser Zeit darfst du nicht beten. Warum? Weil es gibt viele Sonnenanbeter und Teufelanbeter. Okay, aber davor, Rasulullah s.a.w. zwei Hadithe in Bukhari und es gibt fast 10 Hadithe, die das bestätigen. Rasulullah s.a.w. Aisha, seine Frau, die mit ihm gelebt hat und die ihn kennt, sagt, Rasulullah s.a.w. hat es niemals unterlassen, nach Al-Asr zwei Rak'at zu beten. Das heißt, wenn du jetzt kommst und betest Al-Asr zu seiner Zeit und möchtest diese Sünde weiterführen, die der Prophet Muhammad s.a.w. gemacht hat, lest du zwei Rak'at, das ist eine Sünde. Und in Al-Albani hat bestimmt 11 Seiten nur über dieses Thema geschrieben. Das Problem ist, dass diese Person, die so über die Leute lacht, als man ihr gesagt hat, sagt in Albani, der hat doch keine Ahnung. Der hat doch die richtigen Hadithe als falsch eingestuft und die falschen als richtig eingestuft. Also gar kein Respekt sogar von unseren großen Gelehrten. Subhanallah. Also ich sage das. Und es gibt viele Hadithe, auch bei Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Es gibt auch ein Hadith über Masruq, über Aisha radiallahu anha, dass sie gesagt hat, dass Rasulullah niemals diese unterlassen hat. Aber Ali ibn Abi Talib hat man über ihn berichtet, dass er niemals es unterlassen hat, nach Al-Asr zwei Rak'aten zu beten. Sogar als sie mal unterwegs waren, hat er das Gebet mit den Muslimen verrichtet, ist er in sein Zelt gegangen und hat zwei Rak'aten gebetet. Wisst ihr, was diese Person gesagt hat, als man ihm das gesagt hat? Hat sie gesagt, ja, aber ich habe das Gefühl, dass diese Berichte bei Bukhari, die sind falsch. Warum? Weil er damit nicht umgehen kann. Nein, du musst als Muslim zwischen die Hadithe vereinbaren. Zum Beispiel, Aisha radiallahu anha in einem Hadith sagt, ein Beispiel, sagt sie, wer über meinen Mann erzählt, dass er im Stehen gepinkelt hat, lügt er. Auf der anderen Seite, das ist ein Nafi, heißt man. Nafi in der Hadithwissenschaft, das heißt eine Sache, die verbietet. Jetzt haben wir einen Muslim, eine Sache, die bestätigt. Hudhayfa ibn Yaman sagt, ich war mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterwegs und er hatte eine Not. Dann ist er hinter einem Haus gegangen und hat im Stehen gepinkelt. Also kann ich dir nicht sagen, wenn du im Stehen pinkelst, dass es haram ist. Warum? Weil wir haben hier einen anderen Hadith, das dieses annulliert oder aufhebt. Also, heutzutage, wenn du kommst oder zu den Muslimen, um ihnen was zu verbieten oder Schlaumeier zu machen, dann solltest du vielleicht erstmal dich mit mit Gelehrten auseinandersetzen. Ja, yani, subhanallah, wie oft, auch wenn es Geld kostet. Yani, und viele, die mich kennen, wissen das. Wenn ich in einer Sache gefragt werde, ich sage meine Meinung und sage, stopp, wartet 5 Minuten, ich rufe meinen Gelehrten, ich rufe Abu Jamal an, Alhamdulillah, wir haben jetzt gute Verbindungen zu Abu Jamal. Dieser Mann wirklich ist sehr nett und immer, wenn ich ihn anrufe, habe ich das Gefühl, er freut sich über den Anruf. Dann habe ich die Erklärung von ihm, und dann komme ich und erkläre ich das der Person. Es ist wichtig, dass wir nicht einfach mit diesen Gesetzen einfach so umgehen. Verboten, haram, bid'ah. Warte, warte. Guck mal, ist das richtig, was du sagst? Frag die Gelehrten und dann kannst du kommen und das machen. Das ist sehr wichtig. Und andererseits, wenn du das nicht willst, dann lass es sein. Aber lass die anderen Leute das machen. Genau wie die Salah vorhin machen. Viele Leute machen das nicht. Aber Rasulullah sagt dreimal in einem Hadith, Sallu qabla al-Maghrib, also betet vor al-Maghrib dreimal. Und am Ende hat er gesagt, liman sha, wer möchte. Das heißt, ich möchte es machen, weil ich diese Sünde weitermache. Warum verbietest du es mir? Ja, subhanallah. Und aus dieser Moschee, wo ich rede, kam ein Mann auch zu mir und sagte mir folgende Worte. Al-Bukhari ist für mich der größte Lügner. Ja, subhanallah. Also seht ihr, wo dieser Mann war, wo das alles herfließt. Also, subhanallah, wir haben viele Gelehrte im Islam, alhamdulillah. Und ich gebe euch einen Rat, den ich für mein Leben gelernt habe. Lernt nicht nur von einem Gelehrten. Al-Bukhari, als er seine Buchsammlung gemacht hat, Al-Bukhari, hat er von 1080 Gelehrten Hadithe gesammelt. Und von 289 Gelehrten hat er Hadithe in seinem Buch geschrieben. Das heißt, er hat die Welt umkreist und Hadithe zusammen. Und wir können nicht nur die Meinung von einem Gelehrten nehmen und sagen, das ist alles. Also, wir gehen jetzt, inshallah, zu dem Thema, die Liebe zu Prophet Muhammad s.a.w. und wie die Gefährten des Propheten Muhammad s.a.w. damit umgegangen sind. Muhammad s.a.w., der beste Mensch, der jemals auf diese Erde gegangen ist, s.a.w., er hat durch seinen Umgang mit seinen Gefährten, sie haben gesehen, wie er mit seinen Frauen umgegangen ist. Sie haben gesehen, wie er mit den Leuten in der Moschee umgegangen ist. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Wir haben gesehen, wie er mit Jugendlichen, mit Kindern umgegangen ist. Wir haben gesehen, wie er mit Leuten, die ihn beschimpft haben. Eines Tages, sagt Anas ibn Malik, kam Rasulullah aus einem Ort, wo viele Bäume waren. Min Ajam stand Ubay ibn Salul, dieser Munafiq. Wir haben ja erklärt dieses Jahr, dass in Makkah war ja ein Problem, Muslime, Ungläubige. Aber als die nach Medina gegangen sind, entstand ein drittes Problem. Heuchler sind noch dazu gekommen. Leute, die gesagt haben, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, aber in ihrem Herzen war kein Islam. Also es war echt ein ernstes Problem. Ubay ibn Abi Salul hatte Angst um seine Macht. Also hat er so getan, als wäre er Muslim. Als er den Propheten Muhammad s.a.w. gesehen hat, kommend, sagte er, لَقَدْ رَبَّ عَلَيْنَا Ibn Abi Kafsha. Also der Sohn von Ibn Abi Kafsha, Ibn Hibban, ein Gelehrter, sagt, Ibn Abi Kafsha, das ist der Großvater des Propheten Muhammad s.a.w., Mutterseits. Viele kennen ihn gar nicht. Ibn Abi Kafsha. Dieser Ibn Abi Kafsha, vor dem Islam, ist er nach Syrien gegangen. Die Religion der Christen hat ihm gefallen, ist der Christ geworden und so ist er gestorben dort. Also haben die Quraishiyen immer Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit, weil Ibn Abi Kafsha hat seine Religion geändert und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ja auch die Religion seiner Vorfahren geändert, haben sie ihn damit beschäftigt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr euch daran erinnert, er hat niemals gesagt, ich bin der Sohn von Abdullah. Obwohl Abdullah ist sein Sohn, sein Vater. Er hat gesagt, ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Warum? Ibn Abdul Muttalib, also ich bin der Sohn von Abdul Muttalib. Abdul Muttalib war sehr bekannt. Er hatte einen Ruhm, er hatte einen Namen unter den Arabern. Also, als Ibn Kafsha, der war unwichtig, unbekannt bei den Leuten. Also, Ibn Salul hat der Rasulullah mit diesem Namen eigentlich beschimpft. Guck mal, Rasulullah, dieser Khuluq, diese Wesen, diese guten Wesen, die er hatte. Rasulullah hat diese Schimpfworte gehört. Und hat so getan, als hätte er es nicht gehört. Sein Sohn, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, war ein Muslim. Guck mal, wie in einer Familie zwei Menschen, zwei verschiedene Wege gehen. Sagt Ubay Abdullah zu Rasulullah sallam, gib mir den Befehl, ich gehe und töte meinen Vater. Guck mal, was für eine Liebe, was ist dein Vater? Nein, aber wir lassen es nicht zu, dass irgendjemand so mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam umgeht. Ja, Rasulallah, wo umuni, adrba urba. Sag's mir, ich gehe dahin und schlag sein. Sagt Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam, dieser Mensch sagt, nein, geh zu ihm und sei ihm ein guter Freund. Sallallahu alaihi wa sallam. In einem Hadith, guck mal, Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam, wie er mit seinen Gefährten umgegangen ist. Ein Hadith über Sa'd ibn Sa'd sagt, eine Frau ist zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen und hat für ihn ein Gewand gestrickt, genäht für ihn, für Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, bei Allah, ich bräuchte das. Weil ich hatte, guck mal, Rasul, er hatte nicht mehr als das. Also hat sich gefreut, dass man ihm was Neues geschenkt hat. Als er das angezogen hat und zwischen den Leuten gesessen hat, kommt ein Mann von den Araber, also ein Wüstenaraber, und sagt, ja, Rasulallah, schenkst du mir das? Rasulallah schaut ihn an und sagt, ich gebe dir das. Nach meiner Sitzung gebe ich dir das. Rasulallah, nachdem er seine Rede zu Ende gesprochen hat, hat er diesen Gewand zusammengefaltet und hat das auf dem Sitz liegen lassen. Die Gefährten des Propheten Muhammad, als sie das gesehen haben, haben sie den Mann ermahnt, haben sie ihn böse angeguckt. Sie haben gesagt, du wusstest, dass Rasulullah niemals Nein sagen würde. Und du wusstest, dass er keine andere hat. Warum hast du es getan? Hört mal, was der Mann gesagt hat. Hat er gesagt, bei Allah, ich habe ihn nur danach gefragt, damit dieses Gewand als Leichentuch für dich am Ende, wenn ich sterbe. Und so ist das gewesen, haben die Gefährten erzählt. Als der gestorben ist, wurde er mit diesem Leichentuch beerdigt. Guck mal, wie sie ihn geliebt haben. Aber guck mal, Muhammad s.a.w. war ein Vorbild. Das ist, was uns heute fehlt unter den Menschen. Vorbilder, ein Gelehrter. Wenn du den Weg wählst, ein Gelehrter zu sein oder zu den Menschen zu reden, bist du nicht mehr ein normaler Mensch. Du kannst nicht mit den Menschen umgehen, hartherzig. Wärst du hartherzig und eiskalt, so jemand, der die Leute nicht... dann wären sie alle von dir weggegangen, sagt Allah in Surat al-Imran zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatte die beste Manieren, die man... Warum sollte man ihn lieben? Nicht, weil er ein Prophet ist. Nein, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat, ihn zu lieben. In Surat al-Imran sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ein Gesetz der Liebe. Das sollte jeder in seiner Wohnung aufhängen. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Sprich, ja Muhammad, sag ihnen, wenn ihr Allah liebt, solltet ihr mir folgen. So wird Allah subhanahu wa ta'ala euch lieben. Ibn Kathir sagt in seinem Tafsir, also in der Übersetzung dieser Vers, sagt Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Vers die Leute prüfen wollen, die behaupten, dass sie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lieben und ihm nicht folgen. Und die Liebe teilt sich in zwei. Die Liebe teilt sich in zwei. Die natürliche Liebe und die Wahlliebe. Lass uns kurz darauf eingehen. Die Wahlliebe ist das, dass du dein Herz, was in deiner Brust ist, frei machst für den, den du liebst. Auch wenn das gegen deinen Willen ist. Ein Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala, natürlich die Liebe zu Rasulullah, die ist mit der Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala verboten. Das zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt der Schwester im Islam, sie soll Kopftuch tragen. Sie soll Kopftuch tragen. Sie sollte ihr Kopftuch tragen aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, auch wenn die ganzen Menschen gegen sie sind. Oder eher was Schlechtes dazu sagen. Und von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, auch er hat gesagt zum Beispiel, a'fu al-liha wa huffu al-shahb. Also, ihr solltet eure Bärte wachsen lassen und eure Schnurrbärte solltet ihr ein bisschen kürzen. Ich mache das, auch wenn die ganzen Leute gegen mich sind, auch wenn sie mich auslachen. Warum? Weil die Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn einer vielleicht... Ich sehe das. Und... diese Wahlliebe, also diese natürliche Liebe, wir wissen zum Beispiel, dass eine Mutter ihr Kind liebt. Das ist eine natürliche Liebe. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala, damit du verstehst, hat nur in einem Vers gesagt, يُصِيكُمُ اللَّهُ في أولادكم. نوع قلت ما بسم ومش بشأن أنا بسم الله زاد الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حق إذا سورة النساء das heißt الله سبحانه وتعالى hat nur an einer Stelle im Koran den Vätern empfohlen gut zu ihren Kindern zu sein nur an einer Stelle warum weil diese Liebe zu den Kindern eine natürliche Liebe ist ein ist es natürlich dass eine Mutter ihr Kind liebt und wenn sie es nicht lieben würde würden die ganzen Menschen dazu sagen diese Frau ist nicht normal gibt es eine Frau die ihr Kind nicht liebt das ist diese natürliche Liebe die wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben aber diese Wahlliebe das heißt dass ich eine Sache tue um den Propheten und um Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen auch wenn das gegen meinen Willen und gegen meine Sachen sind. Und guck mal hier, wie schön ist das, was eigentlich radiallahu anhu gesagt hat über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als man gefragt hat, wie war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie war sein Wesen, wie war er, hat sie gesagt, kana khuluquhu al-Quran. Er war ein Koran. Sein Wesen, sein Charakter, er ging nach dem Koran. Das würdest du dir vorstellen, ein Koran, der zwei auf zwei Beine geht. Sallallahu alaihi wasallam. Das ist, was auch in den Filmen heute fehlt. Du, Rasulullah sallam sagt, diese Gemeinde, nachdem er gesagt hat, die Juden werden sich in 71 Gruppen spalten, die Christen in zwei Gruppen spalten, in 72 Gruppen spalten, die Muslime in 73 Gruppen spalten, alle im Höllenfeuer, nur eine kommt ins Paradies. Welche ist es? Die, der dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Dann solltest du wissen, auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala hast du drei Feinde. Und diese drei Feinde, der Teufel, deine Zuneigung und die Menschen um dich herum, die Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten nicht lieben, die wollen dich von dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala abbringen. Also solltest du, wie willst du zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen? Und wie willst du, das ist das Problem, Anrecht auf die Fürsprache oder Fürbitte von Rasulullah sallam überhaupt Anspruch darauf haben, wenn du dem Propheten Muhammad sallam nicht folgst. Viele Leute werden ja auch mit Qiyamah kommen und wollen, dass der Rasulullah sallam für sie Fürsprache hält. Aber wie willst du überhaupt Anrecht darauf haben, wenn du dem Propheten Muhammad sallam gar nicht gefolgt bist? Man hat dir gesagt, Muhammad sallam hat das und das gesagt. Oder bei ihm wurde berichtet, das und das und das. Aber du sagst, nee, ist mir egal oder so. Wie viele von uns heute vielleicht tragen auch Gold. Ich habe viele Leute gesehen, die auch Gold tragen. Jugendliche, die Gold tragen. Sei es ein Ring, sei es eine Kette. Und subhanallah, ja, über Ohrringe wollen wir ja nicht reden. Ne? Außer wenn ich dir jetzt sage, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, أَيَعْمَلُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَلِضَعُهَا فِي يَدِهِ Geht der eine von euch, nimmt einen Stein, glühenden Stein und tu das in seiner Hand. Wie viele von uns würden jetzt sagen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, nehme ich meinen Ring und schmeiß das auf den Boden. Dies ist passiert zur Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass er zu einem Mann gegangen ist, hat den Ring aus seinem Finger genommen und hat das auf den Boden geschmissen. Als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rausgegangen ist, kamen die Gefährten, haben diesen Goldring gehoben, gesagt, nimm den, verkauf den, das wird dir was bringen. Und gesagt, ich würde niemals eine Sache aufgeben, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf den Boden geworfen hat. Guck mal, wie weit die gegangen sind in ihre Religion und in ihre Liebe zum Muhammad zu leisten. Und wir sollen nicht vergessen, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ein schönes Vorbild für uns. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Ihr habt in eurem Prophet sallallahu alaihi wasallam ein schönes Vorbild. Ein schönes Vorbild. Wallahi al-Azim, wer die Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liest, will niemanden mehr verehren, lieben, als Vorbild haben, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber das Problem, wir kennen ihn nicht. Das ist das Problem. Die Muslime kennen ihren eigenen Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht. Aber wie willst du zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen und Fürsprache bekommen, wenn du deinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht kennst? Also solltest du vielleicht was dabei lernen. Die besten Menschen sind meine Generation. Dann die ihr folgt, dann die ihr folgt. Also drei Generationen. Und natürlich die von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war die beste. Warum? Weil die haben mit ihm gelebt, die haben mit ihm den Koran, haben sie diese Herabsendung vom Koran mitgekriegt und haben Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, wie er mit diesen ganzen Sachen umgegangen ist. Also Salaf, Salaf, wenn wir da das erklären, Salaf sind nichts anderes, weil ein Gelehrter hat das Alhamdulillah sehr gut erklärt, hat gesagt, viele Gruppen nennen sich, du kennst ja heute viel, Laden, Salaf so und so und so, sagen die Gelehrten, eigentlich diese Begriffe sind Erfindungen. Man sollte diese Begriffe nicht benutzen. Aber wenn man nur den Begriff Salaf in den Mund nimmt, meint man eigentlich, dass du die Sunna des Propheten und der Sahaba, der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, folgst. Das, was bestätigt wurde, das machst du. Das ist es. Deshalb werfen die dir immer vor, ja nicht mir und ein paar Leuten, Alhamdulillah, ich habe nicht so einen richtigen Bart, aber die Freunde, die bei mir sind, hat man irgendwann gesagt, ach komm, das ist ja die Fitna, von denen musst du Angst haben. Also, wenn du hörst den Begriff Salaf, ist es nichts anderes, als dass man dir vorwirft, dass du nach der Sünde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nach den Geboten oder das, was die Gefährten gemacht haben, ihren Sinn. Und hier, die Rettung, der einzige Weg, der dich retten kann, auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, kann nur der Weg zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Allah sagt im Koran, lass uns das kurz darauf eingehen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in Surat Hud, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Du solltest, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, du solltest auf dem rechten Weg gehen, rechten gehen, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعْ وَلَا تَضَرْ. Du solltest auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Weg bleiben und diejenigen, die mit dir bereuen, und er sollte es nicht übertreiben. Hier in diesem Vers steckt unheimlich viel Weisheit. Lass uns das mal erklären. Allah subhanahu wa ta'ala hat erstmal Istiqam, den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, derjenige von uns, wenn er den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala geht, er wendet sich ab von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Stell dir mal vor, er bereut und kommt und geht auf den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Also wie dir befohlen wurde, solltest du den Weg zu Allah gehen. Und diejenigen, die mit dir bereuen, das heißt, wer bereut, warum bereut er? Weil er eine Sünde begangen hat. Oder? Derjenige, der bereut, hat eine Sünde gemacht, also bereut er. Ist reumütig vor Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَضْرَبْ. Er sollte nicht übertreiben. Was heißt das übertreiben? Hier sagen die Gelehrten, dass du keine Erneuerung und keine Erfindung in der Religion bringst. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat immer in seiner Rede dieses. Inna shara al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin fi an-nar. Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, jede Erneuerung ist eine Bid'ah, eine Erfindung. Und jede Erfindung ist ein Irrgehen. Und jedes Irrgehen führt ins Höllenfeuer. Was heißt eine Erfindung, eine Bid'ah? Dass er denkt, dass die Religion und das, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht hat, nicht genug ist für ihn. Also ist es nicht genug. Das heißt, wie diese Geschichte mit Malik, radiallahu anhu, Malik, Imam Malik, eines Tages sah er wie ein Mann, Al-Ihram machen wollte. Von der Medina zu Mekka. Also wollte seine Hajriten anfangen. Und Rasulullah hat eine bestimmte Stelle vorgesehen. In Muzdalifa. Ich glaube, die nennen sie sogar Abiyahu Ali. Diese Stelle. Sie ist für die Leute, von dem Stelle fängst du dein Hajj an. Dieser Mann kam zu Malik und sagte, nein, ich möchte aber von dem Grab des Propheten Muhammad anfangen. Sagte Herr Malik zu ihm, aber ich habe Angst, dass du hier eine Bid'ah machst und dass du irgendwie irre gehst. Sagte der Mann zu Malik, laufe ich Gefahr, irre zu gehen, nur weil ich ein paar Meter dazu tun möchte, um mehr Belohnung zu bekommen von Allah. Hört man, was Malik gesagt hat. Und das ist so wichtig. Subhanallah. Dieser Malik war ein sehr weiser Mann. Sagt Malik, gibt es eine schlimmere Sache als dass du denkst, dass du eine Sache machen konntest, besser als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guck mal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine Stelle vorgesehen, vorbestimmt. Dieser Mann sagt, ich gehe dahin vom Grab und fange mein Hasch an. Warum? Ich will mehr Punkte haben. Aber Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hat dir schon gesagt, wie du den Punkt. Und dann hat er seinen super, diesen schönen Spruch, den kann ich immer wiederholen, sagte, Malik, zu diesem Mann, Malam yakun yawma idhin dina, la yakun yawma idhin. Was damals keine Religion war, kann heute auch keine Religion sein. Subhanallah, guck mal, was für ein schlauer Spruch, viel weißer dahinter steckt. Das, was die Gefährten damals nicht gemacht haben und Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nicht gemacht haben, das können wir heute auch nicht machen. Weil viele Leute heute haben dieses Problem, dass sie kommen und sagen, ja, aber weißt du, damals und heute, damals. Das heißt, wir konnten heute auch Schweine essen, Schweinefleisch essen. Warum? Weil damals, weil viele begründen das ja so, Allah subhanahu wa ta'ala hat Schweinefleisch, weil die keine Kühlschränke hatten. Alhamdulillah, wir haben heute ja 10 Fuß und 11 Fuß und Gefrier und alles haben. Subhanallah. Aber so argumentieren manche Leute und führen die Muslime in die Irre. Nein, was damals keine Religion war, kann heute keine Religion sein. Das ist sehr wichtig. Also, zwei Sachen, die dir im Weg stehen könnten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die Sünde, die du begehst, eine Misstat, die dir den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala versperrt. Und eine Bid'ah, das heißt eine Erfindung, eine Erneuerung, die dir das Gefühl gibt, dass du eine Sache machst, besser als die Sahaba und besser als Muhammad zu erzählen. Und lass uns noch dieses Wort Bid'ah erklären. Bid'ah. Ihr hört viele Worte, aber viele Leute verstehen gar nicht, was das bedeutet. Bid'ah heißt Erfindung. Aber Bid'ah hat zwei Übersetzungen. Einmal linguistisch in der Sprache und einmal in der islamischen Scharia. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Badi'u as-samawati wal ard. Er hat Himmel und Erde erfunden, oder? Gab es jemand vorher, der das erfunden hat? Nein. Also, hier ist eine Erfindung, die Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat. Du kannst auch was erfinden. Du erfindest eine Sache, ein Auto, ein Motor, diese Erfindung. Jetzt kommen wir zu Bid'ah in der Religion. Die Gelehrten sagen, Bid'ah in der Religion, dass du irgendeine Sache zufügst, zur Anbetung, zur Zakat, zu irgendwas, die zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gar nicht stattgefunden hat. Das ist diese Bid'ah. Und lass uns auch vorsichtig damit umgehen, weil heutzutage ist Parler, yani, viele Leute, yani, Bid'ah, Haram, Halal, viele. Und dann fragst du denjenigen, hast du studiert, hast du Wissen, wer sind deine Gelehrten? Er hat niemals bei einem Gelehrten gesessen, er hat niemals bei irgendjemandem gesessen, aber er hat. Und das Beste, was du von den Leuten hörst, mein Vater hat gesagt. Aber, guck mal hier, gehen wir zurück zu Abdullah ibn Umar radiallahu anh. Abdullah ibn Umar, in einem anderen Hadith, kommt er zu einer Stelle, wo er sagt, Haddathani Abi. Guck mal, wie wichtig das ist. Mein Vater, Umar ibn Khattab, hat mir erzählt. Dann ist die Frage heute von den Vätern. Und ich kenne hier Väter, die ich kenne. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie belohnen. Wallah, ihre einzige Sorge ist, dass ihr Sohn oder ihre Tochter die Religion kennenlernen und Allah lieben und seinen Propheten. Ich weiß, die tun alles Mögliche dafür, dass ihr Sohn oder ihre Tochter Allah subhanahu wa ta'ala sie benutzt, um diese Religion zu verbreiten. Aber ist die Frage, was erzählen die Väter heute ihren Kindern? Wie viele Väter würden abends mit ihrem Sohn sitzen, nachdem er Sportsport und alles geguckt hat? Ha? Kommt er, nimmt seinen Sohn an der Hand und sitzt mit ihm täglich 15 Minuten. 15 Minuten. Komm so. Qul huwallahu ahad. Weißt du, was das bedeutet? Qul huwallahu ahad. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, Qul huwallahu ahad, und hat nicht gesagt, Qul huwallahu ahad? Stell ihm diese Frage. Ach, weißt du, was das bedeutet, Sohn? Das und das. Alhamdulillah, 15 Minuten, guck auf die Uhr. Belaste deinen Sohn nicht zu viel. Diese Frage wird ihn immer beschäftigen. Er geht schlafen am nächsten Tag. Sohn, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Weißt du, was das Samad ist? Der Unbekannte. Da erklärst du ihm. Jeden Tag 15 Minuten, 10 Minuten brauchst du nicht mehr. Wallahi al-Azim, du wirst sehen, dass dein Sohn selber zu dir kommt und sagt, Papa, können wir? Hast du Zeit? Bist du fertig? Aber wir haben keine Zeit für unsere Kinder. Wir haben keine Zeit für unsere Kinder. Abdullah ibn Umar radiallahu anh sagt, mein Vater hat mir erzählt. Und viele Gefährten haben, viele haben erzählt über seinen Vater. Mein Vater hat mir berichtet. Mein Vater hat mir berichtet über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Abdullah ibn Sulaim gibt uns ein Beispiel dafür, für die Leute, die die Sünde des Propheten Muhammad sallallahu verteidigen und weiterführen. Sagt, als die Fitna, wir haben gerade Fitna erklärt, die Kufu, zwischen, ihr kennt ja, zur Zeit von Ali ibn Abi Talib, gab es einen Krieg zwischen Ali ibn Abi Talib und Muawiyah ibn Abi Sufyan. Da sind Köpfe geflogen, also sind viele Menschen gestorben durch diese Fitna. Und dann kam Aisha radiallahu anha und versuchte, Zayyad zu beschützen. Abdullah ibn Zubayr hat diese Leute verlassen, hat sich irgendwo ein Haus gebaut in der Ferne, also ein bisschen weit von diesen Leuten, und hat da alleine gewohnt. Die Leute sind zu ihm gekommen und haben ihn gefragt, warum hast du nicht mitgekämpft auf der Seite von Ali oder auf der Seite von Muawiyah? Hört mal zu, das ist sehr wichtig. Das ist Wissen, was wir brauchen, damit wir verstehen, dass der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala kann nur durch den Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und egal, ob die Leute dich auslachen. Heutzutage kann ich dir sagen, hast du einen Beweis, hast du eine Sache, komm zu mir, sag mir. Hier, ich sag dir, Allah hat gesagt, sein Prophet hat gesagt, hat sich die Sache. Mein Gelehrter, meine Mutter, der Bäcker, Fatima, Pommesbude, das zählt alles nicht. Nein, hier hat Allah gesagt, sein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt. Das gilt. Und was richtig bei den Gelehrten bestätigt worden ist, das ist das Wichtigste, was wir wissen müssen. Also hat man ihn gefragt, warum hast du nicht dich zu irgendeiner Gruppe von den Leuten hast du mitgekämpft? Sagte, mein Beispiel ist folgendes. Er hat ein Gleiches gemacht und hat gesagt, ich und meine Freunde waren unterwegs. Ein Gleiches. Wir waren unterwegs, plötzlich war Dunkelheit. Eine Gruppe hat gesagt, wir gehen nach rechts. Eine andere Gruppe hat gesagt, wir gehen nach links. Wir sind in der Mitte stehen geblieben, bis diese Dunkelheit weg war. Sagte, als die Dunkelheit weg war, waren wir immer noch nach dem, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet hat. Die Leute, die nach rechts gegangen sind, waren ehrgeizig. Aber die, die ehrgeizig waren, die können manchmal richtig oder falsch sein. Die zur linken Seite gegangen sind, waren richtig oder falsch. Aber die, die nachdem Muhammad sallallahu alaihi wasallam standhaft geblieben sind, die bleiben so. Und guck mal, diese Leute, ich will euch nur ein Gedicht sagen, das sehr schön eigentlich ist, auf Arabisch, aber ich übersetze das ins Deutsche. Damit du siehst, dass wir, sogar die Gelehrten, heutzutage gesagt haben, Hanif hat gesagt, Malik hat gesagt, Sa'id ibn Saqar, das ist ein Gelehrter, hat die Aussagen von den Gelehrten gesammelt und hat ein Gedicht daraus gemacht. Hört euch das an und versucht das zu verstehen. وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. Also sagt die Gelehrten, وقول أعلام الهدى لا يعمل, die Gelehrten sagen, du solltest nichts machen, außer mit dem, was wir sagen. Zum Beispiel bekommst du das, Ahmed hat gesagt, Yusuf hat gesagt. Sagt, du solltest niemals diesen Hadith nehmen und umsetzen, außer es lässt sich das vereinbaren und bestätigen durch Allahs Worte oder durch die Sunna des Propheten. Guck mal, wie wichtig das ist. Ja, viele würden sagen, guck mal, Al-Bani, einer der größten Gelehrte dieser Zeit, er hat sich auch in bestimmten Sachen geehrt. Und viele Gelehrte, die bei ihm gelernt haben, haben sogar mit ihm darüber über bestimmte Sachen gestritten. In vielen Sachen war er richtig, aber in bestimmten Sachen war er auch falsch. Du kannst nicht dahergehen und sagen, Al-Albani hat gesagt, und ist mir egal. Nein, Al-Albani selber, wie Abu Ishaq, der bei ihm war, hat gesagt, Al-Albani war niemals so intolerant wie seine Schüler. Oder die Leute, die schafiitische Schule. Und viele Leute denken, dass die ganze Religion hat sich in diesen vier Schulen eingegrenzt. Halbanitische Schule, hanafitische, schafiitische, malikitische Schule. Die denken, nein, aber es gibt so viele. Nur diese vier Männer haben Glück gehabt, dass die Schüler, die bei ihnen gelehrt haben, die haben sich wirklich um diese Mazhab, um diese Schule gekümmert. Die haben wirklich viel dafür getan, damit diese Schule überlebt. Und haben viel dafür getan. Also sagen die Gelehrten, wenn du eine Aussage von mir nimmst, solltest du das nicht nehmen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich hatte eine lange Diskussion mit ein paar Brüdern. Alhamdulillah. Es geht darum, um die Heirat. Wenn du zu einer Frau gehst, das ist gut, dann können wir ein bisschen was daraus lernen. Wenn du um die Hand einer Frau hältst, wie viel darfst du von dieser Frau sehen? Ahmed ibn Hanbal hat zwei Aussagen. Alle anderen Gelehrten sind anderer Meinung, außer Ahmed ibn Hanbal. Meint Ahmed ibn Hanbal, du darfst mehr als Gesicht und Hände sehen. Deshalb heutzutage die Frauen, die ohne Socken beten, machen einen Fehler. Die mussten ihre Füße decken. Das ist, was die Gelehrten sagen. Das Einzige, was davon gesehen werden darf, ist Gesicht und Hände. Ahmed ibn Hanbal sagt, man darf mehr als das sehen. Das heißt, man darf zum Beispiel mehr von den Füßen sehen. Man darf zum Beispiel hier, wo Dekolleté ist, ein bisschen vielleicht von den Händen, ein bisschen von den Haaren, darf man sehen. Jetzt gehen wir daher, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dass wir Gelehrte haben in der Hadithwissenschaft, die wirklich uns alles sortieren, das Richtige von dem Falschen. Lernt das jetzt. Ahmed ibn Hanbal bezieht sich auf ein Hadith über Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab hat die Tochter von Ali ibn Abi Talib geheiratet. Er ist zu Ali ibn Abi Talib gekommen und hat um die Hand von der Tochter, die hieß Umm Kulthum, radiallahu anha, hat angehalten. Ali ibn Abi Talib hat gesagt, du kannst sie haben. Erstmal war er dagegen, hat gesagt, ja, die ist noch zu jung. Hat gesagt, am Ende, du kannst sie heiraten. Und es waren dann in der Moschee zwei Zeugen, die auch das bestätigt haben. Okay. Das ist nur Voraussetzung, dass dieser Hadith auch richtig ist. Ne? Aber ich erzähle das einfach. Als Umm Kulthum zu Umar ibn Khattab gegangen ist, um was zu holen, weil ihr Vater hat sie dahin geschickt, hat Umar ibn Khattab sie angefasst. In einer Erzählung hat er sie angefasst. Sie hat ihn beschimpft und gesagt, schämst du dich nicht, alter Mann? Wenn du nicht Amir al-Mu'minin wärst, also der Führer der Gläubigen, würde ich dir die Augen ausstechen. Und dann ist sie zurück zu ihrem Vater Ali ibn Abi Talib gegangen. Ali ibn Abi Talib hat ihr gesagt, er ist dein Mann. Sie wusste es aber nicht. Okay. Das ist das Argument von wem? Von Ahmed ibn Hanbal. Er nimmt diesen Hadith und auf diesem Hadith baut er das ist, was wir nicht verstehen, der Unterschied. Was ist Faqih? Faqih ist derjenige, der dir den Weg zu diesen Anbetungshandlungen erklärt. Er nimmt zum Beispiel einen Vers aus dem Koran, guckt, was die Adilla sind, ein Hadith, und er sagt dir, was du machen musst, was du nicht machen musst. Das ist ein Faqih. Also Ahmed ibn Hanbal hat aus diesem Hadith herausgeleitet, dass man von der Frau mehr sehen kann. Jetzt kommen die Gelehrten. Ich bin, sagen wir, von der hanbalistischen Schule, und ich liebe Ahmed mehr als alles. Und Ahmed ibn Hanbal hat 17 Jahre seines Lebens, subhanallah, der wurde gepeitscht, der war gefangen, und der wird genannt Imam al-Sunnah. So geliebt war er. Und er wurde in einer Sache geprüft, subhanallah, hat man gesagt, der Koran machluk oder nicht machluk? Also der Koran sind nicht die Worte Allahs, haben die Leute gesagt. Hat er gesagt, nein, das sind die Worte Allahs. Und man hat ihn gepeitscht, man hat ihm sogar die Schulter ausgerenkt. Also dieser Mann hat wirklich einiges erlebt, subhanallah. Yani die Gelehrten haben wirklich einiges durchgemacht. Also Ahmed ibn Hanbal hat diesen Hadith. Jetzt kommen die Gelehrten und sagen, dieser Hadith ist falsch. Das ist überhaupt nicht richtig. Das heißt, ich kann diese Aussage nicht so bestätigen, dass ich irgendwo hingehe und sage, ich darf von einer Frau mehr sehen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass wir mehrere Hadithe haben, viele Aussagen haben, aber wir haben aber die Hadith, die Leute von der Hadithwissenschaft, die uns sagen, dieser Hadith ist richtig, dieser Hadith ist falsch. Das ist sehr wichtig zu wissen. Das ist dazu. Ja, und dann sagt قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المطلق. أبو حنيفة der älteste unter ihnen sagte, keiner der sich Muslim nennt darf meine Aussage nehmen, ohne dass er das mit dem Koran und mit der Sunna vergleicht. Zum Beispiel bei Abu Hanifa gibt es einen Hadith, wenn einer nur blutet, sein Wudu ist weg. Aber wo die ganzen Gelehrten sich einig sind, dass in der Größe einer Münze, dann in dem Moment muss er Wudu machen. Aber wenn nur, nein, bei Abu Hanifa ist das sehr extrem. Die Gelehrten sagen zum Beispiel, dass dieser Hadith, wo Abu Hanifa sich stützt, ist falsch. Ist nicht richtig. Aber guck mal, die Leute, die halafitische Schule sind, die nehmen diesen Hadith und leben danach, als gäbe es keine Ordnung. Verstehst du? Warum? Weil die sagen, Abu Hanifa hat gesagt, Ich gehe danach. Und das ist falsch. Also Abu Hanifa hat uns das gesagt. وَمَا يَكُنْ إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ قَالَا وَقَدْ أَشَّارَ نَحْوَ الْحُجْرَةِ كُلُّ حَدِيثٍ مِنْهُ ذُو قَبُولِ وَمِنْهُ مَهْدُودُ صُوَى رَسُولِ Malik ibn Anas, rahimahullah, hat eine sehr schöne Sache gesagt. Hat gesagt, jeder Hadith und jede Aussage von mir kann genommen oder unterlassen werden. Außer die des Propheten Muhammad sallallahu und er zeigte auf seinen Grab, sallallahu alaihi. Das heißt, ich kann was sagen, es kann richtig und falsch sein, aber das, was der Prophet Muhammad sallallahu wird niemals unterlassen. Guck mal, was die Schäfer ihm sagt. Was Schäfer ihm sagt, in Ra'aytu wajadtum oder Ra'aytum, sagt Shafi'i, wenn ihr in meinem Buch, das was ich geschrieben habe, eine Aussage findet, die nicht zu vereinbaren ist mit dem, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, guck mal, was er gesagt hat. Das Buch nehmen und an der Wand klatschen. Guck mal, diese Gelehrten, er ist nicht gekommen und hat gesagt, nimm meine Aussagen. Nein, er hat gesagt, wenn ihr was findet, was ich falsch gesagt habe, nehmt das Buch und klatscht das daran. Wo Ahmed qala, wo Ahmed, also der Imam Ahmed sagt, bevor er sagt, Ahmed hat gesagt, solltet ihr bitte gucken, woher hat Ahmed das hergoogelt. Guck mal, wie wichtig das ist. Und dann sagt dieser Gelehrte, diese Aussagen der Gelehrten, lies sie und lebe danach, es ist das Beste, was du machen kannst. Und dann hat er einen schönen Satz gesagt am Ende, der gesagt, وَعَجَبْ لِمَا قَالُوا مِنَ التَّعَصُّبِ أَنَّ الْمَسِيحَ حَنَفِيًّا مَذْهَبِي. Und sagte er, und wundere dich über ihre Untertanen, dass der Isa ibn Maryam der hanafitische Schule angehört. Guck mal, wie untertanen die sind. Kennt ihr ja, dass Isa am Ende der Tage runterkommen wird? Kennt ihr das? Die Zeichen der großen Stunde. Ja, Isa ibn Maryam wird kommen, wird das Kreuz schlagen und Schwein töten. Ja, und er wird kommen, aber er wird nach der hanafitischen Schule sein Islam leben. Subhanallah. Also das sind Aussagen von Gelehrten, die zeigen, dass wir niemals untertan sein sollten. Und gehen wir jetzt, ich weiß, dass es ein bisschen trocken alles ist, aber ich möchte, dass ihr diese Sachen verinnerlicht, dass ihr diese versteht. Okay, lass uns jetzt kurz auf die Liebe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eingehen, wie die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt haben. Aber bevor wir darauf eingehen, will ich ein Hadith aus dem Bukhari nehmen, in dem Abdullah ibn Hisham erzählt über Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wir waren unterwegs mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, während er Umar ibn Khattab an der Hand hielt. Umar ibn Khattab, dieser, der Liebe in seinem Herzen empfindet für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, will über seine Gefühle sprechen. Sagte er, ja, Rasulullah, ich liebe dich mehr als alles, außer mich selbst. Das heißt, ich liebe dich über alles, aber nicht über dich selbst. Ich sprach. Sagte Rasulullah, وَالَّذِي نَفْسِي يَدْ Guck mal, Rasulullah schwört und sagt, bei dem, der meine Seele besitzt, niemals wird dein Iman vollständig sein, bis du mich liebst über dich selbst. Umar ibn Khattab, die Liebe ist vorhanden. Sagte Al-Ana, ja, Rasulullah. Sagte, jetzt liebe ich dich mehr, als ich mich selbst liebe. Heute, wenn du das unter den Muslimen sagen würdest, würde ich erstmal überlegen, liebe ich ihn eigentlich mehr als mein Besitz, als meine Arbeit? Die würden viel überlegen. Oh, in dem Moment, während er mit Rasul Hassan redet, sagte Al-Ana, ja, Rasulullah, jetzt liebe ich dich. Warum? Weil er, Rasul Hassan, Umar ibn Khattab redet über diese natürliche Liebe. Und Rasulullah zeigt ihm, welche Liebe ihn Yawm al-Qiyamah retten kann. Und ihm Anrecht geben wird auf seine was? Auf seine Fürsprache. Aber guck mal hier die Gefahr. Rasulullah sagt, bei dem, der meine Seele besitzt, niemals wird dein Glaube vollständig sein, bis ich dir lieber bin, als du dir selbst bist. Das ist die Frage, die ich jetzt stellen. Ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei uns so? Hat Rasulullah eine Stellung bei uns, wie auch Umar ibn Khattab, oder wie die Gefährten, und diese Gefährten, in vielen Hadithen, wenn sie gehört haben, Muhammad hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, sie haben nicht mal mit dem Wimpern Die haben direkt ausgeführt. Die Gefährten, bevor der Alkohol verboten worden ist, haben sie Alkohol getrunken. Sagt alles in Malik, wie ich saß mit Talha und mit Badaifa. Wir saßen da. Und ich bin eine Runde habe ich gemacht. Wein haben wir gemacht. Plötzlich kommt ein Rufer und sagt, oh ihr Muslime, Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Vers offenbart, in dem er euch Alkohol verboten hat. Sagt Anas ibn Malik, in dem Moment haben sie das Glas aus der Hand genommen, haben sie es alle geschüttet. Jeder, der zu Hause eine Flasche Wein hatte, irgendwas, hatte es auf der Straße geschüttet. Haben die gesagt, am nächsten Morgen ist man über die Straße gegangen, hat man die ganze Straße nass gesehen mit Alkohol. Subhanallah. Nach unserem Maßstab, er wird erstmal gucken. Ich meine, ich trinke es nicht. Aber vielleicht kann ich das verkaufen. Vielleicht kann ich noch was daraus nehmen und so. Aber guck mal, Sahaba, er nimmt das in der Hand, das Glas, er will trinken. Und dann kommt ein Rufer und sagt, euch ist das Alkoholtrinken verboten worden. Er schüttelt das aus seiner Hand. Subhanallah, wie waren diese Gefährten? Subhanallah. Und dann in einem anderen Hadith, Rasul Hassan betet, und damals haben sie auch mit den Schuhen gebetet. Und inshallah, nächste Woche kommt inshallah Abu Jamal zu uns. Darauf die Woche, wenn das gut klappt, kommt Abu Ubaidah zu uns. Ja, ich habe ihn eingeladen, er wollte mir nur zusagen, inshallah. Der wollte mich noch anrufen, kommt zu uns. Und darauf die Woche wollte ich mit euch über das Gebet sprechen. Während ja, inshallah sind auch ein paar Leute gekommen, die waren wirklich, sein Gesicht war gelb angelaufen. Dann sagte ich, habe gerade gebetet, da haben gerade Leute neben mir gebetet. Das habe ich noch nie gesehen, was sie gemacht haben. Also, inshallah, wir wollen über das Gebet sprechen. Und es gibt kein besseres Buch über das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie das Buch von Al-Albani. Also, dieses Buch von Al-Albani sollte jeder zu Hause haben. Wallahi azim, es ist das beste Buch, was ich jemals gelesen habe. Und das ist nicht meine Aussage, weil ich kein Gelehrter bin und keine Ahnung habe, aber die meisten Gelehrten, die ich gehört habe, haben gesagt, ist das beste Buch, was über das Gebet gesprochen worden ist. Also sollte jeder zu Hause haben. Ne? Also, die beten, Rasul kommt in dem Moment zu ihm, Jibril, und sagt zu ihm, in deiner Schuhe gibt es Dreck. Dreck, das heißt, diese Reinheit wird annulliert durch diesen Dreck. Rasul hat die ausgezogen und hat die beiseite gestellt. Die Gefährten, während sie gebetet haben, haben sie auch ihre Schuhe ausgezogen und haben das beiseite getan. Rasul, nachdem er fertig war, sagte, was hat euch dazu gebracht, das zu tun? Und ich sagte, guck mal, subhanallah, dieser Hadith, wir haben gesehen, was du gemacht hast, wir haben gefragt. Ohne Diskussion, ohne irgendwas, wir haben gesehen, was du gemacht hast, wir haben gemacht. Subhanallah. In einer anderen Erzählung, ihr wisst, dass die Muslime erstmal in Richtung Jerusalem gebetet haben. Erstmal haben die in Richtung Jerusalem gebetet, Al-Aqsa. Und dann kam ein Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala ihn in Richtung Kaaba beten lassen. Muslime waren am Beten. Subhanallah. Die waren am Beten. Kommt ein Rufer, sagt, oh Muslime, während sie beten, der Qibla ist geändert worden in Richtung Kaaba. Sie beten, haben sich gedreht in Richtung Kaaba und haben bei ihr Gebet weitergemacht. Subhanallah. Yani, das ist, was wir brauchen. Deshalb, ich sage Salaf, ich sage nicht dieses Salaf, aber ich sage diese erste Generation. Das ist die erste Generation und die beste Generation, die den Wahi, die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala verstanden hat. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, Rasul hat gesagt, wer den Koran lernen will, soll es von Ubay ibn Ka'b lernen. Ubay ibn Ka'b, den Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat bei Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Rasul besitzt mit Ubay ibn Ka'b, sagt, Allah hat mir befohlen, dir zu sagen, du solltest lesen. Surat al-Balad. Aber Ubay ibn Ka'b, stell dir mal vor, jemand kommt zu dir, oder du träumst, oder was weiß ich was, eine gute Nachricht von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie wirst du das erleben? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Ehrliche, der Vertrauenswürdige, sagt zu Ubayy ibn Ka'b, Allah hat mir befohlen, du solltest mir vorlesen von Surat al-Balad. Ubayy ibn Ka'b weint, subhanallah, und sagt, wa dhakarani lak. Er hat nicht bei dir erwähnt? Guck mal, mein Sahabi, was, er hat nicht bei dir erwähnt? Und dann guckt man den Adab, diese Manieren, die Sahaba hatten. Hat er gesagt, wie soll ich den Koran dir vorlesen und auf dich ist es überfragt worden? Guck mal den Adab von den Sahaba. In einer anderen Erzählung, die Sahaba haben nie viel gesprochen, nie viel geredet. Rasulullah s.a.w. geht mit ihnen. Was haben wir heute für den Tag? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah und seine Propheten wissen es besser. Ich frage dich, was haben wir heute für den Tag? Sonntag. Sag, du hast schon, nein, Rasulullah s.a.w. Sie wissen, dass Rasulullah s.a.w. nicht einfach quatscht. Das, er will was Wichtiges sagen. Was haben wir für den Tag heute? Allah und seine Propheten wissen es besser. Lass ihn aussprechen. Sallallahu alaihi wa sallam. Guck mal, wie sie mit ihm umgegangen sind. Abu Ayyub al-Ansari, Khalid ibn Zayd. Guck mal, als Rasulullah s.a.w. zu Mekka, zur Medina gegangen ist, ihr wisst das, er hat dort eine Moschee gebaut, um die Menschen zusammenzubringen. Und er hat sich eine Wohnung mit Khalid ibn Zayd, das ist Abu Ayyub al-Ansari, er hatte eine Wohnung, zwei Etagen. Als Rasulullah s.a.w. gekommen ist, hat Rasulullah s.a.w. gesagt, lass mich unten wohnen. Sagt Abu Ayyub al-Ansari, geh bitte nach oben. Sagt, lass mich unten wohnen. Warum? Weil die Leute kommen zu mir. Und ich will nicht dich stören. Oben, du und deine Frau habt Ruhe. Und wenn die Leute kommen, sind die unten und gehen wieder raus. Abu Ayyub al-Ansari. Sagt einer, in einer Nacht bin ich aufgestanden, wollte ich was erledigen. Und dann kam mir dieses, guck mal, dieses, sagt er, ich gehe über eine Decke, unter der Muhammad sallallahu alaihi wasallam liegt. Hatte sich in einer Ecke verschanzt und wollte sich nicht mehr bewegen. Guck mal, alle diese Vorstellungen gesagt, Mohammed liegt unten und ich gehe über seinen Kopf. Hatte sich in der Ecke verschanzt. Sagt der eine Mann, bin ich aufgestanden und die hatten so einen Behälter von Wasser. Ich habe es nicht gesehen in Wirklichkeit, mit dem Fuß ist es umgekippt. Sagt er, guck mal, deshalb wir sagen heute den Leuten, wenn du heiraten willst, such dir rechtschaffende Frau. In Bezug auf Allah und seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie wird dir niemals im Weg stehen. Sagt Abu Ayyub al-Ansari, wir hatten eine Decke. Wallahi al-Azim, wir haben keine zweite. Meine Frau ist aufgestanden, hat die Decke genommen. Wir haben direkt das Wasser abgetrocknet, damit keine einzige Tropf auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und dann sagte er, es war eine eiskalte Nacht. Bitteschön. Warte, gib die Decke. Nein, ey Gott. Streit rein, wenn du nicht die Rechte von der Frau haben willst. Aber wenn du die richtige haben willst, wirst du in Bezug auf Allah und seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals Probleme haben. Deshalb heutzutage, kurz möchte ich darauf eingehen, weil ich, das ist immer sehr wichtig. Diese Männer, die behaupten, dass sie Männer sind. Und bei jeder Kleinigkeit, schlagen sie ihre Frau. Allah subhanahu wa ta'ala, als er über das Schlagen gesprochen hat, und wie die Gelehrten, Alhamdulillah, das erklärt haben, hat er erstmal drei Stufen gemacht vorher. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَاعِذُوهُنَّ. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Frau vom Weg abkommt, gib ihr einen guten Rat. Hat sie es nicht gewollt, hat sie nicht gehört, trenn dich vom Schlafzimmer. Schlaf im Wohnzimmer. Als Ermahnung, damit sie nachdenkt. Damit die zurück zu Allah kommt. Damit die merkt, dass sie was Falsches macht. Kommt die Dritte, hat es nicht gebracht, Verdrängung. Schlagt sie. Dieses Schlagen ist natürlich, ich könnte, ja, verzeiht mir, wenn ich das so ein bisschen lächerlich mache. Schlagen könnte bedeuten, ich konnte Baseballschläger in meine Hand nehmen und auf meine Frau losgehen. Warum? Weil es allgemein ist. Und schlagt sie. In der arabischen Sprache wird dieses Wort Schlagen in mehreren auf mehrere Weise benutzt. Manche Gelehrten sind dahin gegangen und gesagt, Wadribuhun, sagt in der arabischen Sprache, Darab al-Sabila, das heißt, er hat einen anderen Weg eingeschlagen. Das heißt, als er gemerkt hat, dass er, sie hat auf seinen Rat nicht gehört. Er hat sich von ihr getrennt, vom Schlafzimmer, sie hat immer noch nicht gehört, also hat er einen anderen Weg eingeschlagen, das heißt, er geht und redet mit ihrem Vater. Er geht mit jemandem, der vielleicht in der Moschee sagt, der Allah, Gelehrter, ich habe Probleme mit meiner Frau, ich habe das und das und das versucht. Aber guck mal, diese Männer, Wallahi azim, uqsim billah, ghayra halifan, inshallah, dass diese Männer, die ihre Frau schlagen, niemals schlagen sie wegen der Religion. Hast du jemals gehört, dass irgendjemand seine Frau geschlagen hat, weil der Asr nicht gebetet hat? Weil sie doch nicht gebetet hat? Weil sie ihr Kopftuch nicht trägt? Nein, niemand. Er schlägt die, weil die vielleicht, wie heißt das nochmal, das Essen noch nicht gemacht hat, weil die Pantoffeln oder irgendwie. Aber dieses Schlagen im Koran bezieht sich nur auf die Religion. Und Rasul, und das ist hier, wir haben Al-Mutlaq, Al-Muqayyad, Al-Muqayyad, sagen die Gelehrten. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, im Schlag, Rasul sallallahu alaihi wasallam in seiner letzten Rede sagte, فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. Wenn ihr sie schlagt, als würdest du ein Siwak in deine Hand nehmen, Siwak, mit dem du die Zähne musst, und gibt dir so einen Schlag auf die Hand. Subhanallah. Und guck mal, du kommst ja um die Qiyamah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, nur ein Klatsch, du hast jemandem einen Klatsch gegeben. Sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, kommst du nicht ins Paradies, bis du das mit dem, den du geschlagen hast, geklärt hast. Vermehrwerdung, was denkst du über Männer, die täglich ihre Frau verfluchen, schlagen, treten und sonst noch was machen? Und haben keine Angst, dass sie auch nicht Qiyamah vor Allah stehen werden und dafür Rechenschaft ablegen müssen. Subhanallah, wo sind die Männer? Wir reden heute über Männer, wo sind diese Männer? Ein Mann ist ein gläubiger, gottesfürchtiger Mensch. Ein Mann ist derjenige, ja, ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ihr, die Iman habt, solltet euch und eure Gemeinde, eure Familie, eure Angehörigen vom Höllenfeuer bewahren. Also der Mann, der wirklich Mann ist, ist derjenige, der seine Familie, seine Frau, sein Kind und seine Gemeinde und seine Leute, seine Nachbarn, die Leute in der Moschee, alles dafür tun, um sie vom Höllenfeuer zu bewahren. Rijal. لا تلهيهم تجارة ولا ذكر تجارة عن ذكر الله يعني منها تزد منها nichts lenkt sie davon ab sei es ein Handel irgendwas Allah zu bedenken und sie verrichten das Gebet geben das Zakat aber guck mal يخافون يوم تتقلب فيها القلوب والأبصار. Sie haben Angst an jedem Tag oder vor jedem Tag, an dem die Herzen und die Blicke erstarren werden. Das sind die Männer. Das ist ein Mann. Subhanallah. Also Abu Ayyub al-Ansari sagt, eines Tages haben wir den Propheten Muhammad s.a.w. Essen gebracht. Und Rasul s.a.w. kennt ihr, was er sehr gerne gegessen hat? Kürbis einmal und gab es noch eine andere Sache vom Fleisch? Schulter hat er sehr gerne gegessen. Also, Abu Ayyub al-Ansari haben immer dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Essen gemacht und haben immer geguckt. Sagte, wir haben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Essen gebracht. Und wenn der Teller zurückgekommen ist, saß ich, meine Frau und ich, und wir haben die Stellen, wo Rasul sallallahu alaihi wasallam gegessen hat, verfolgt. Subhanallah. Sagte eines Tages, wir haben ihm Essen gebracht, da war in einer Erzählung Knoblauch, in einer anderen Erzählung Zwiebeln. Sagte Rasul sallallahu alaihi wasallam, hat den Teller zurückgebracht und hat den nicht angerührt. Sagte Abu Ayyub al-Ansari, verversetzt. Ich habe einen Schock bekommen. Was? Ging er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte er, Rasulallah, yani, wir haben dir das Essen, was ist los? Sagt er, hört mal zu. Guck mal, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wie er mit seinen Freunden umgeht. Subhanallah. Sagte er, inni unaji, man la tunaji. Zu mir kommen Freunde, die du nicht siehst. Er meint Jibril, ein Freund von mir. Und die Malaika, es stört sie. Knoblauch und Zwiebelgeruch. Deshalb sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, wer Knoblauch oder Zwiebel gegessen hat, soll lieber zu Hause bleiben. Also, guck mal, was Abu Ayyub al-Ansari sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinem ganzen Herzen liebt, sagt er, la jaw, akrahu alladhi taqra. Sagt er, es ist kein Problem, ich hasse das, was Gott ist. Obwohl er ihn vorher gefragt hat, ist das verboten? Sagt er, es ist nicht verboten. Aber weil der Rasul sallallahu alaihi wasallam es hasst, ich hasse es auch. Guck mal, wie sie ihn geliebt haben. Und guck mal, wie Rasul sallallahu alaihi wasallam, dieser vertrauensfreudige Mensch, ja, es gibt ein Hadith, das zeigt, wie er zu seinen Freunden war. Sogar in seinem Schlaf. Ja, Rasulallah, was sind das für Manieren? Was ist das für ein Wesen? Sogar im Schlaf? Ja, sogar im Schlaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam, während er mit seinen Freunden sitzt, sagt, bei jemandem eine Erinnerung, wer er hat, während ich gestern geschlafen habe, habe ich geträumt, dass ich ins Paradies gegangen bin. Plötzlich spaziere ich, sehe ich einen Palast. Sehe ich einen Palast. Gehe ich in diesen Palast rein. Plötzlich sehe ich eine Frau, eine junge Frau, eine schöne Frau, die gerade Wudu macht. Hat ihre, man sieht ihre Beine und ihre Hände. Der Rasul Salam fragte, wem gehört dieser Palast? Sagten sie, es gehört Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab saß da dabei und hat zugehört. Hört mal, was der Rasul Salam gesagt hat. Sagte, فَلَمَّا ذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ يَا عُمَرْ وَلَّيْتَ مُدْبِرْتَ. Sagte, als ich mich daran erinnert habe, wie eifersüchtig du bist, ja, Omar, bin ich auch gegangen. Und das ist im Schlaf. Wie oft heutzutage, wie oft Männer verletzen diese Beziehung zwischen ihnen und ihren Freunden. Ja, subhanallah, das letzte Mal, wo eine Geschichte von einem Gelernten, eine Frau bestand darauf, unbedingt sich scheiden zu lassen. Der Mann wusste gar nicht, was da los ist. Okay, hat sich scheiden lassen. Sie wollte es. Sagte, er hat sich aber gewundert, dass 2 Monate später sie seinen besten Freund geheiratet hat. Aber siehst du die Manieren des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und ich gebe euch noch einen letzten Hadith, auch einen schönen, um zu zeigen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geliebt worden ist von seinen Gefährten. Ein Hadith über Juwairia, kennt ihr Juwairia, die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aisha sagt, ich habe keine schönere Frau gesehen als Juwairia. Bint al-Haris ibn Dirham. Und die hat gesagt, als ich sie gesehen habe, habe ich sie gehasst. Aisha radiallahu anha. Es war eine Schlacht, die hieß Banu Mustalab. Und in dieser Schlacht von Banu Mustalab hatte Rasul Sallam natürlich einen Sieg errungen. Und man hat viele Sklaven mitgenommen. An die 100. Und Juwairia ist bei jemand gelandet, der heißt Thabit ibn Qais. Oder eine Erzählung sagt, bei einem Kosaken. Er hat sie als Gewand genommen. Und diese Juwairia ist die Tochter von diesem Sayyid, also von dem Herrscher oder dieser Oberhaupt von dieser Banu Mustalab. Sie kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um darüber zu sprechen, ob sie sich freikaufen kann. 2 Minuten, ja, ich mache keinen Stillstand. Sie wollte sich freikaufen, also kam sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um zu sprechen. Aisha radiallahu anha sagt, als ich sie gesehen habe, habe ich sie gehasst. Sie war so schön, sagt sie. Und es gibt keinen Mann, der sie gesehen hat und sie sein Herz nicht erobert hat. So sagt sie, so ist es alles. Sagt sie, kam sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam rein und sagte, ja Rasulallah, du weißt, ich bin die Tochter von Al-Harith ibn Dirar und ich bin jetzt Gefangene. Ich war eine wie eine Prinzessin und jetzt bin ich eine Gefangene, eine Sklavin, werd verkauft, gekauft. Ich will, dass du mir Geld leist, um mich frei zu kaufen und zurück zu meiner Familie zurückgehen. Sagt er, was du sagst, soll ich dir nicht was Besseres anbieten? Sagte sie was? Sagte sie, ich bezahle für dich und ich heirate dich. Hat sie gesagt, ja. Wer sagt nein zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hat sie geheiratet. Hört mal zu. Als die Gefährten gehört haben, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Juwairia bint al-Harith geheiratet hat, haben alle ihre Gefangenen freigelassen, haben gesagt, Ashab Rasulillah. Haben sie gesagt, das sind die Verwandten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haben sie die alle freigelassen. Guck mal, subhanallah, wie sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam geliebt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns aus diesen Beispielen Lehren geben, damit wir unsere Liebe und unser Umgang mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam leben. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك